Reckenreisen, cool Reisen an das Tote Meer. Nach diesem Aufenthalt fühlen sie sich unbeschwert. Ein ganzheitliches Behandlungskonzept wurde für sie entwickelt. Es ist perfekt. Genießen sie die Zeit, von Krankheiten befreit. Das Team der Heckenreisen wird ihnen den Weg zeigen. Das deutsche medizinische Zentrum am Toten Meer in Israel bringt sie der Heilung näher. 1988 wurde es gegründet und somit auch die Frohbotschaft verkündet. Es werden viele Krankheiten gelindert. Das Auftreten von Schuppen wird dadurch verhindert. Neurodermitis, Rheuma oder Augenkrankheiten, Stoffwechselerkrankungen oder anderes zu beseitigen. Das Tote Meer gibt als Quelle von Gesund und Schönheit. Unglaublich, dass da fast das ganze Jahr die Sonne scheint. Die Luft ist mit 10% mehr Sauerstoff angereichert als woanders. Fürs Nervensystem erleichtert. Das Salzwassergehalt übertrifft um das Zehnfache den des Mittelmeeres. Und es gibt noch viel mehr Sachen, Mineraliengehalt lässt uns schwerelos schweben. Das Tote Meer, es kann nichts Schöneres geben. Heckelreisen, cool Reisen an das Tote Meer. Nach diesem Aufenthalt fühlen sie sich unbeschwert. Ein ganzheitliches Behandlungskonzept wurde für sie entwickelt. Es ist perfekt. Genießen sie die Zeit, von Krankheiten befreit. Das Team der Heckenreisen wird ihnen den Weg zeigen. Wir sind Vertragspartner der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland, darauf können sie sich verlassen. Auch in Österreich für die wichtigsten Sozialversicherungsträger und die Helsana in der Schweiz kein Thema. Gesundheitsaufenthalte am Toten Meer mit individuellem Kunden- und Patientenservice hier. Es gibt nur Meerwasserbehandlung und mit Sonnenstrahlen Mineralwasser, Badebehandlung, vor Ort sind die Qualen. Psychologische Betreuung und Bewegungstherapie, physiotherapeutische Anwendungen wie Schlammpackungen, Massagen und Schwefelbäder. Solche Verwöhnungen macht doch wirklich jeder. Patienten werden im DMT betreut und behandelt. Ein großer Erfolg ist nach 30 Tagen vorhanden. Durch Qualitätssicherung können wir uns verbessern. Probieren Sie es aus, lassen Sie sich nicht stressen. Heckelreisen, cool Reisen an das Tote Meer. Nach diesem Aufenthalt fühlen Sie sich unbeschwert. Ein ganzheitliches Behandlungskonzept wurde für Sie entwickelt. Es ist perfekt. Genießen Sie die Zeit, von Krankheiten befreit. Das Team der Heckenreisen wird Ihnen den Weg zeigen.